Willkommen zum Genusscast. Ja, herzlich willkommen. Hallo Maha, wie geht's dir? Gut, danke. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut an diesem schönen Sonntag, 7. Mai. Leicht verspätet haben wir begonnen. Unsere letzte Folge ist auch schon ein paar Tage her. Ja, das stimmt. Genau. Schon sehr lange her. Ja, ich glaube 2 Monate kann das sein. Ja, wir haben eine sehr lange Pause gemacht. Aber wir waren ja auch viel unterwegs. Ja, wir waren zusammen im Urlaub. Genau, wir waren auf Mallorca. Und anschließend war ich noch mit Studierenden unterwegs. Ja, du warst mehrfach in der Pfalz. Genau. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jedes verlängerte Wochenende genutzt wurde, um die Pfalz zu fahren bei Hackbeat. Naja, und wie war's? War immer sehr schön. Viele neue Weingüter entdeckt, viele gute Sachen probiert. Mhm, sehr gut gegessen. Und ja, interessante Sachen auch gelernt. Ich habe so den ganzen, sag ich mal, Wertschöpfungskreis da mal erschlossen. Ich habe Weinbergwanderung mitgemacht, um halt verschiedene Lagen sich anzugucken. Ja. Und dann in den Lagen, wo man gelaufen ist, auch den passenden Wein dazu. Und das ist immer bei den Neulingen ganz interessant, die dabei sind, die dann feststellen, wir trinken immer die gleiche Rebe. Mhm. Das Verfahren, wie es gemacht wird, ist immer das gleiche. Trotzdem schmeckt der Wein anders. Und das war für die Leute total faszinierend. Wohlgemerkt waren alles keine Riesling-Trinker. Also in erster Linie dachten sie. Aber ich kriege sie doch alle zum Riesling. Mhm. Und dass wir uns durch die Forster-Lagen getrunken haben. Ah, ja. Also durch die Premium-Lagen, genau. Premium-Lage, genau. Und darum geht es ja auch heute. Da haben wir es gleich schon, Forst. Und da Deidesheim und Kallstadt, nenne ich das. Und das ist deshalb so gut. Wir haben es ja schon mal erklärt in unserem Podcast, weil, erinnerst du dich? Genau, jetzt wird hier abgefragt. Die zwei Kontinentalplatten da aufeinander gestoßen sind. Genau, da gibt es diese Bruchkante. Bruchkante und dann gibt es diesen Basaltboden, genau. Der speichert die Wärme und das ist jetzt gerade ja in diesem Jahr noch besonders virulent, weil ja durch den späten Frost, und zwar Intensivfrost, später Jahreszeit, eben doch in den Frostlagen der Wein gestorben ist. Und da ist natürlich auch die Forsterlage im Vorteil, weil das eben aufgrund der Bodenbeschaffenheit eben nicht so eine Frostlage ist, wenn ich das richtig verstehe. Ganz genau. Ich habe mir das mal angeguckt. Also die Weingüter rund um Ellerstadt bei Dürkheim, die haben richtig gelitten. Problem war bei der ganzen Situation, dass es die ganze Zeit sehr mild war und die Rebstöcke schon getrieben haben. Genau. Und dann kam halt diese wirklich extreme kalte Nacht. Und da sind praktisch die Triebe standen abgefroren. Trotz, dass man Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Feuer gelegt hat, um halt da die kalte Luft von den Weinbergen wegzukriegen, hat das nichts gebracht. Und auch in den Morgenstunden hat man probiert, mit Hubschraubern die oberen Luftschichten nach unten zu wirbeln, die halt normalerweise wärmere Luft enthalten, um diese halt auf dem Boden quasi die kalte Luft wegzudrücken, hat auch nichts gebracht, weil es war einfach überall kalt. Die hatten auf 10 Meter hatten die so ein Thermometer hängen und da war es auch dann irgendwie -8 oder -10 Grad und es reicht halt nicht mehr, um die um praktisch die Luft so zu verwirbeln, dass da unten noch irgendwie was Warmes ankommt, weil es überall kalt war. Und ja, ist mir bei der Gelegenheit auch erst bewusst geworden, dass das auch das in der Pfalz doch alles sehr hoch liegt. Ja. Ne? Also verhältnismäßig. Ja. Das ist nicht so wie beim Rheingraben, wo man da ja ganz niedrige Höhen hat, sondern es ist halt tatsächlich schon gebirgig und das ist natürlich dann auch nochmal, da ist der Frost natürlich dann intensiver, klar. Und es hat sich halt da, es gab so einen Kältestau. Und dementsprechend hat es halt die Winzer in dem Bereich sehr, sehr stark, haben es ganz stark abbekommen. Ja, Schadensbegrenzung wird dann natürlich noch als ausgewertet, ist gar nicht so einfach, das zu sehen, was da jetzt gut und schlecht war. Dementsprechend muss man halt gucken, wie es dann wird. De facto ist, die Triebe kommen ja wieder. Ja, ja. Das Thema ist, du hast jetzt einfach die Zeit verloren. Das heißt, ja, ja, der Wein wird halt zum Erntezeitraum nicht ganz so viel Power haben, wie er eigentlich haben genau sollen. Genau, na, es sei denn, es wird ein ganz fantastischer Sommer. Das kann uns ja auch noch blühen. Das kann natürlich passieren, also, ja. Naja, es ist halt ein gewisses Problem da, das sich dann bemerkbar machen wird im Preis und auch in der Qualität. Ja. Deshalb, also wenn man jetzt Premium-Weine trinken will, dann muss man die jetzt einkaufen. Ja. Denn im nächsten Jahr könnte es teurer werden. Oder knapp. Also klar. Knapp genau und teuer, das ja ist ja immer gleich. Ja. Und insgesamt der Wein vielleicht auch schlechter, je nachdem. Also, muss man sich mal angucken, wie das kommt, ja, genau, wie das so läuft. Das Schöne ist ja, wir haben ja diese Sendung ja Weine vom vorgehenden Jahr. Das heißt, da wissen wir, dass die Qualität gut ist. Ja, genau. Letztes Jahr war es dann noch besonders ist gut. Ja. Also der 15er, ich habe auch der viel 16. Der 16er. Ich habe der 15er war auch schon klasse. Ja, normalerweise ist es ja so, dass die ungeraden Jahre immer die guten sind. Mhm. Aber 16 war einfach ein hervorragendes Weinjahr. Mhm. Ja, und 15 auch. Also wir haben in Folge zwei sehr gute Weinjahre. Das heißt also, jetzt lohnt es sich wirklich zuzuschlagen. Mhm. Und das ist schon klasse. Also da kann man doch jetzt einiges, also erleben. Das stimmt. Sag ich mal. Premiumweine, vielleicht sollten wir uns mal ganz kurz dem Thema widmen, was sind Premiumweine, wie unterscheiden sie sich zu normalen Weinen? Genau. Wann ist ein Premiumwein und wann nicht? Genau, das ist natürlich die interessante Frage. Willst du starten? Nee, starte du mal. Okay. Es gibt bei Weingütern meistens eine Klassifizierung. Also eine interne Klassifizierung. Das ist so erstmal, was nichts festgeschrieben ist, sondern einfach jeder machen kann, wie er möchte. Die meisten unterscheiden halt so zwischen drei gängigen Qualitäten. Ein Gutswein, dann halt ein, was ist dann meist das nächste Gutswein? Naja, während du guckst, kann man ja vielleicht erstmal, es gibt ja nur noch allgemeine. Genau, es gibt eine allgemeine Festlegung, die ja allgemein bekannt ist, über die wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast. Das sind halt die Qualitätsweine. Genau. Und dann gibt es eben also Qualitätsweine, also der QBA, genau, bestimmte Anbaugebiete. Genau. Und dann gibt's also Qualitätswein bestimmte Anbaugebiete, QBA nochmal, ne, für alle, das ist, wenn wir gerade hier zurechtgesteuert haben. Und dann gibt's halt da nochmal spezielle Qualitätsstufen, also ist das noch Kabinett, dann kommt schon die Spätlese, dann kommt die Auslese und die Beerenauslese. Genau, richtig. Und bei VDP, bei also Verband Deutscher Winzer? Genau, nee, Deutscher Prädikatswein, Herzweingüter. Weingüter. Das ist so eine Vereinigung, glaube ich, die wurde in den 70er oder 80er gegründet, genau, um halt so einen Qualitätsstandard für deutschen Wein oder für deutschen Wein halt zu etablieren. Mhm. Nee, 1910, Entschuldigung. Ja. Und da gibt es auch eine Klassifizierung, die sagt halt Gutswein. Mhm. Dann die nächste Qualitätsstufe ist der Ortswein. Dann kommt die erste Lage und dann kommt die große Lage. Genau. Und das sind praktisch die Qualitätsstufen. Weil du 70er Jahre sagtest, das war insofern nicht ganz falsch, weil in den 70er Jahren der deutsche Wein keinen guten Ruf hatte und man hat dann eben versucht, in den 70er, 80er Jahren da wieder am Ruf des deutschen Weines zu arbeiten und natürlich auch mit Erfolg. Mhm. Denn inzwischen steht der deutsche Wein weltweit, glaube ich, auch sehr gut da. Ja, also es gibt insbesondere was Weißweine angeht. Die Rotweine sind im Kommen, das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Das ist dann möglicherweise eine positive Auswirkung des Klimawandels. Naja, gut, positiv kann es eigentlich so bewerten. Aber es ist tatsächlich so, dass es inzwischen auch gute Rotweine aus Deutschland gibt. Aber natürlich ist Deutschland vor allen Dingen für die Weißweine bekannt und ist inzwischen auch international anerkannt. Ja. Auch immer mehr deutsche Weißweine kommen in französischen, Restaurantbewertungen und Essen- und Getränkebewertung mit rein. Das ist ja auch schon eine Auszeichnung. Ja, die Franzosen finden ja alles, was nicht aus Frankreich kommt, unwert. Gerade, hm? Wir wissen ja auch, wie die Spannungsverhältnis zwischen den Franzosen, also dem Elsass und speziell auch der Pfalz ist. Also auch da, wenn ein Pfalzweingut es in diese Publikation schafft, ist schon muss da schon was dahinter stehen. Und meistens ist es nicht nur das Geld, sondern auch sehr, sehr häufig der einfach die gute Qualität, die da bestimmt ist. Genau. Ja, also wenn man die allgemeine Klassifizierung nimmt, dann ist man zwar sicherlich gut bedient, aber noch nicht bei den Prädikatsweinen. Also wenn man sagt, also ich nehme jetzt hier einen Qualitätswein, eben Kabinett mit Prädikat eben, dann ist es trotzdem noch kein, nicht unbedingt ein Premiumwein. Genau. Da muss man dann nochmal... Für die Weingüter, also ein VDP-Weingut zu werden, hat halt, muss man wissen, also diverse Regeln erfüllen. Das ist auch so eine Glaubensgeschichte. Viele wollen das nicht und sagen, ach, die ganzen Auflagen und was ich da alles machen kann, muss vor allem, das passt mir nicht. Ich probiere, also ich mache auch so guten qualitativen Wein. Andere sagen halt, naja, natürlich nimmt man diese Bugwelle, was das VDP mitbringt, natürlich mit. Da ist quasi Marketing und Thematiken mit dabei, natürlich ein hoher Publizierungsgrad, auch international ganz klar. Natürlich auch die ganzen, die ganzen Mindestregeln, die da auferlegt werden, tun natürlich auch der Qualität was Gutes, was aber nicht heißt, dass andere Weingüter das auch nicht machen. Die dürfen halt dann nicht VDP dran schreiben oder dürfen halt dann nicht dem VDP Weingut angehören. Das ist auch so eine Religionsfrage bei den Weingütern, wer das möchte, wer es nicht möchte. Ganz klar, alle top-deutschen Weingüter, die international bekannt sind, sind VDP-Weingüter. Ich glaube, früher oder später, wenn man in dieser Liga mitschwimmen möchte oder muss, ist es quasi dann, könnte es dazu auch ein VDP-Weingut oder ein VDP-Weingut zu werden, sprich, damit einzutreten, weil man meistens eh schon alle Grundvoraussetzungen erfüllt. Ja. Genau, ja, das ist das mit dem VDP, also 1910 gegründet eben schon, und da hieß es eben, da nannten sie sich eben noch Verband Deutscher Naturweinversteigerer. Also da, das mit dem Naturwein war halt wichtig. Das ist sowas Ähnliches wie das Reinheitsgebot bei mir, denn es bestand die Tendenz am Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich, dass man Zucker in den Wein schüttet und auch noch andere Dinge. Und davon wollte man abkommen, und inzwischen ist das ja auch verboten, jedenfalls in Deutschland. Und es gibt allerdings international immer noch diese Tendenz, dass die Weine gebanscht werden, wie man auch sagt. Wie gesagt, also in vielen Ländern, die darauf achten, ist das inzwischen nicht mehr möglich. Obwohl es immer noch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Aber da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Wir wollen ja bei den Prädikatsweinen. Genau, weil wenn es nicht bei den ganzen Süßreserven, was du noch so machen darfst. Also es gibt ja dann noch einen Rahmen, der das Ganze, wo man das machen kann. Natürlich haben die deutschen Weine jetzt, sage ich mal, vor den 70ern eine relativ lange Durststrecke, was ein Sinn des Wortes hinter sich gebracht, wo sie halt mit vielen schlechten Dingen halt irgendwie aufgefallen sind. Mittlerweile machen die es ja alles und besser, und da wollen sie natürlich nicht auf solche Sachen sich einlassen, wie doch noch irgendwie fremde Süßreserven wieder zutun und wieder anfangen, das Ganze wieder etwas zu schmälen. Denn dieser Qualitätsstandard, den wir haben, der ist mittlerweile gut, und der soll auch so bleiben, und da kämpfen halt alle und wollen nicht wieder zurück in die 60er, 70er kommen, wo sie schlechten Wein verkauft haben, der kein Mensch trinken wollte. Also am Ende will den wirklich keiner mehr trinken. Ja, jetzt fragt sich natürlich, wie kommt man an den guten Wein? Da kann man das natürlich so machen wie wir, da ständig durch die Gegend fahren. Vor allen Dingen, wenn man so einen Weinbotschafter hat wie Peter, der dann eben jedes freie Wochenende, insbesondere verlängerte, in der Pfalz verbringt. Aber das ist natürlich nicht für jeden machbar. Der normale Verbraucher möchte halt sonst irgendwie an seinen guten Wein kommen. Und da haben wir auch Tipps. Es gibt nämlich tatsächlich die Möglichkeit, günstig an gute Weine zu kommen, auf verschiedenen Wegen. Und ein Weg, den ich hier mal beschritten habe, ist der, dass ich, das war ja durch Zufall ist das ja so gekommen, ich war in Kontakt gekommen mit einem Angebot der BASF, dem schönen Motto Recreate Chemistry, die haben einen Weinkeller. Einen sehr, sehr guten Weinkeller. Einen sehr, sehr guten Weinkeller. Mhm. Und ich verlinke nochmal. Die andere Firma, auch ein Chemiekonzern, Bayer, hat auch einen guten Weinkeller. Wieso haben die einen guten Weinkeller? Das hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Weißt du da was drüber? Also ich weiß es nur ein bisschen von der BASF. Ja, dann erzähl du von der BASF und ich erzähl von Bayer. Ich habe mich nämlich informiert. Okay, also klar, die BASF sitzt natürlich in Rheinland-Pfalz, dementsprechend auch da, wo viel Wein angebaut wird. Und es gibt einfach, wenn man Wein anbaut, braucht man einfach diverse chemische Produkte, um halt einen erfolgreichen Weinbau zu fahren. Zum Beispiel einfach, um Abwehr gegen Schädlinge halt zu machen. Da gibt's halt alles Mögliche. Von chemischen Sachen, die du spritzt, bis hin zu Pheromonen, die du irgendwie aufstellst. Und natürlich hat auch die BASF macht auch damit Versuchsanbauten. Das heißt, um auch natürlich ihre verschiedenen Mittel, die einfach auch zu testen. Und natürlich haben die dann mit der Zeit auch sich das auch in ihren Keller gelegt. Und ich glaube, am Anfang war das wirklich nur für den Eigenbedarf. Und dann hat man halt angefangen, da das im größeren Stil zu machen. Das ist mittlerweile ein großer Geschäftszweig dieser Firma. Mhm. Man glaubt das gar nicht. Also die sind sehr, sehr gut sortiert. Die haben halt alles, was so namhaft ist, haben die wirklich an Bord. Für die gibt es auch exklusive Weine, die halt nur für die BASF, für den Weinkeller kreiert werden. Das heißt, die haben auch eine gewisse Größe, um einfach auch bei Winzern, mit denen sie kooperieren, auch Weine zu bekommen, die es nur für sie gibt und dementsprechend auch dann so sind, wie sie gerne die haben möchten. Mhm. Das gilt auch für Bayer, also es ist natürlich auch ein Chemiekonzern, der auch eine ähnliche Interessenslage hat. Und Bayer hat ja nun den Firmensitz in Leverkusen, da denkt man vielleicht eher an Bier, aber es ist natürlich trotzdem Rheinland, wo auch Wein angebaut wird. Da gibt es noch eine andere Interessenslage, wie ich herausgefunden habe, nämlich die haben versucht, es ist ja ein Riesenbetrieb mit sehr vielen Arbeitskräften, das ist natürlich jetzt auch zurückgegangen durch die Automatisierung, aber sie wollten wohl ursprünglich am Anfang dieses Weinkellers da einen Vorteil schaffen für die dort Beschäftigten, dass sie halt günstig an guten Wein kommen können. Und inzwischen gibt es da einen ganzen Zweig auch, die Bayer Gastronomie GmbH, die halt eben auch diesen Weinkeller haben. Und auch da bin ich zufällig an einen Prospekt gekommen und an ein besonderes Angebot und habe gedacht, gut, da gucke ich mal. Und habe dann bei Bayer das Premium-Abonnement abgeschlossen und bei der BASF auch. Da kostet das jedes Paket, das ist bei beiden ziemlich gleich, so um die 60 Euro. Und da sind immer 3 bis 4 Weine drin und dann kriegt man halt mehrfach im Jahr diese Weine zugeschickt. Und bei der BASF dann auch immer mit ausführlichen Beschreibungen, das ist bei Bayer leider nicht so, aber es gibt halt das Internet, wo man sich dann informieren kann über die Weine, die man bekommen hat. Und da es ja jeweils immer Premium-Weine sind, sind das auch Weine, die man leicht im Internet findet, also wo man leicht Informationen findet. Und wo man dann auch nachsehen kann, wie viel man spart. Bayer gibt das auch direkt an, dass es einen Preisvorteil von mindestens 10% gibt. Müssen wir dann mal nachrechnen, ob es stimmt. Aber wenn sie das sagen, wird das auch stimmen. Bei BASF steht das nicht, wie viel Vorteil man hat. Aber bei unserer Recherche hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich auch sogar über 10% waren. Ja, ja. Also es wird bei Bayer ähnlich sein. Also da kann man ganz zufrieden sein und die Auswahl ist, glaube ich, auch sehr gut. Also wir erwarten jetzt noch dieses Premium-Wein-Paket exotische Herkünfte, das noch nicht da ist, obwohl ich die Rechnung schon bekommen habe. Normalerweise kommt die Rechnung erst mal nach Ankunft des Pakets, aber wahrscheinlich ist das Paket am Montag da. Aber gut, aber wir haben ja andere Weine. Wir haben jetzt hier eine Auswahl und zwar haben wir 2 Weine, die wir selbst eingekauft haben und ein Wein aus dem Bayer Premium-Paket jetzt. Alles Weißweine. Ja, und wie gesagt, man kann das durchweg, glaube ich, empfehlen, diese Angebote. Und es gibt sicherlich von anderen Firmen auch solche Angebote. Muss man dann halt mal gucken. Also ich glaube, dass wir da ganz gut fahren. Wir werden es erfahren, indem wir es gemeinsam probieren. Das Schöne ist ja, man bekommt ja von denen immer eine Zusammenstellung an Wein als Sachen, die man vielleicht auch so gar nicht kaufen würde, wo genau, man sagt, ist halt genau einfach nicht so meins, aber man ist dann vielleicht eher verleitet, das dazu, das mal zu probieren. Was ich schön fand bei der BASF ist wirklich diese Geschichte mit diesem ausführlichen Text, den sie da mitliefern, plus beim ersten Paket, aber beim zweiten Paket gab es doch noch ein Buch dazu. Was ja, ein Buch gab es auch dazu, das muss doch noch irgendwie hier liegen. Ach ja. Also sie haben auch noch ein Buch dazu geschickt. Das war hier das hier. Niemand riecht so gut wie du, weil es ein Paket über Duftwein oder irgendwas ging. Riechwein. Nee, ich weiß nicht, Riechwein war mein Wort, aber Weine gab, die besonders durch ihren Geruch aufgefallen. Ja. Und die Bouquet. Das ist also eine nette, gute Sache, einfach an gute Weine zu kommen. Ja. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, noch gute Weine zu bekommen. Ist na ganz klar im Einzelhandel. Also man kriegt ja in den gängigen Supermarktketten bekommt man natürlich auch gute Weine. Man bekommt natürlich auch, es gibt Weinfachhandlungen, gibt es glaube ich in jeder größeren Stadt, die kann man auch bekommen. Und was man viele vergessen, man kann auch direkt beim Winzer kaufen. Ja, das habe ich ja als erstes gesagt, nur dass also, halt nicht jeder kann zum Winzer fahren. Nee, du kannst aber auch beim Winzer online bestellen. Ja, sicher, natürlich. Ja, genau. Ich kriege ja auch immer Post von verschiedenen Winzern, bei denen ich war, die dann auch sagen, wir sind dann und dann, also jetzt zum Beispiel nächste Woche wieder, ist wieder einer unserer Winzer in Berlin. Da kann ich nur leider nicht, weil ich da nicht da bin. Aber wie gesagt, es gibt dann die Möglichkeit, direkt auch zu bestellen und sich das sogar liefern zu lassen. Genau. Und ansonsten gibt es die üblichen Speditionen, die einem auch alle schicken. Genau, das ist also gar kein Problem, heutzutage auch größere Mengen Wein durch die Republik oder durch die Welt zu schicken. Ja. Wein wird natürlich nicht nur immer da getrunken, wo er hergestellt wird, sondern gerade so die internationalen Spitzenweine, die kommen halt hier nicht aus Berlin, sondern aus anderen Regionen Deutschlands oder der Welt. Und die schaffen es ja auch irgendwie hier unbeschadet hierher zu kommen. Das ist das geht auch. Wir haben uns ja jetzt mehrfach Sachen schicken lassen. Das ist immer sehr gut verpackt. Ja. Und da war bisher noch kein Bruch. Genau, das ist Ich denke, das ist kein Problem. So eine Weinflasche hält auch überraschend viel aus. Man glaubt es gar nicht. Wenn die Verpackung, sprich die Weinflasche, nicht vorher schon mal irgendwo einen Schlag bekommen hat oder einen Haarriss durch die Produktion oder durch unsachmäßige Behandlung, hält so eine Weinflasche echt wirklich einiges aus. Man glaubt das gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Also wie gesagt, bei uns ist bisher noch nichts kaputt gegangen, also kann man sagen, das kann man machen mit den Bestellungen. Übrigens auch die bekannten Internet-Versand-Portale haben natürlich auch alle guten Wein, auch zu guten Preisen im Angebot. Es lohnt sich auch der Preisvergleich, also Ich finde auch, man sollte natürlich den lokalen Händler unterstützen und wenn es in eurer Nähe einen kleinen Weinladen gibt, solltet ihr da auch hin, das ist natürlich schon klar. Ich habe allerdings selber auch schon negative Erfahrungen gemacht. Erzähl mal, wir hatten eine Weinprobe. Wenn ich jetzt natürlich sage, wo, dann also weiß man auch gleich, welche Laden das ist, weil es dort vor Ort praktisch nur einen gibt. Deshalb werde ich jetzt nicht weiter die Umstände, wie ich zu dieser Weinprobe gekommen bin, erörtern. Und da war ich nicht sehr zufrieden. Also das war nicht gut. Ich war da eben mit einer Gruppe, mit einer internationalen Gruppe, wo halt ein Argentinier dabei war, eine Spanierin und ein Italiener und zwei Französinnen. Und dann hat der da, der Experte, der uns da den Wein verkostet hat, sich also negativ geäußert über spanischen und italienischen Wein, das ist nicht gut, wenn da Leute dabei sind, die aus den entsprechenden Ländern sind. Also das war das war keine gute Vorstellung und die Preise waren einfach alle überzogen. Also auch für den deutschen Wein. Da war auch ein Wein, ein bekannter Wein dabei, den wir hier ja auch schon mal hatten von einem Winzer, wo ich nur mich gewundert habe, dass der da plötzlich so teuer ist. Okay. Also das war alles nichts. Also diese Weinprobe war nicht gut gemacht und vor allen Dingen, wenn man denkt, dass das auch ein Experte ist, der das gemacht hat, das war nichts und die Preise waren zu hoch und der hat sich negativ über italienische und spanische Weine geäußert in Anwesenheit der Leute, die da aus den Gegenden kommen. Das war nicht gut. Also war insgesamt eine sehr unangenehme Erfahrung, aber gut. Ja, aber bevor wir jetzt weiter Trübsal blasen, sollten wir vielleicht den ersten Wein hier machen. Ja, definitiv. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Preisvergleich, wo du gerade gesprochen hast. Es gibt ja auch die App Vivino, ja. Die wir auch beide sehr intensiv nutzen. Richtig, da kann man uns auch folgen. Da kann man uns auch folgen, genau. Die ist allerdings jetzt nicht mehr so ganz billig. Wir haben ja, genau. Wir waren ja Early Adopters. Ja. Und deshalb haben wir die Premium-Mitgliedschaft. Ja, die Premium-Mitgliedschaft lebenslang. Inzwischen haben die ja so ein Abo-Modell und das finde ich schon schwierig, also dieses Abo-Modell. Ich weiß nicht, ob ich das heute nehmen würde. Für das Geld vor allem, ja. Das ist doch wirklich sehr, sehr teuer geworden. Das ist teuer geworden. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt auch noch kostenlos nutzen kann. Ich glaube schon. Ja, geht noch, ja. Aber ich finde halt, die Premium-Version hat schon viele Vorteile, also insbesondere beim Wein finden, denn wenn der Wein nicht gleich automatisch gefunden wird, also da wird der Wein identifiziert über das Etikett und dann, wenn das nicht geht, wird er halt von Hand gesucht und Goldtröpfchen, was ich hier eingegeben habe vorhin, hat er auch gefunden. Das hat auch wirklich gute Bewertungen und ist auch nicht ganz billig. Also das müssen wir bald trinken, weil es überaltert ist schon. Okay. Gut, aber jetzt Vivino nochmal ganz kurz. Ja, da kann man nämlich auch eingeben, was man für den Wein bezahlt hat. Mhm. Und dann bekommt man so einen Durchschnittspreis. Ja. Das heißt, man kann sich auch ganz gut orientieren, ja. Was der Wein in anderen, also jemand anders mal dafür den Wein ausgegeben hat, um einfach zu wissen, okay, passt der Preis, oder passt der nicht. Man kann auch die namhaften Weine, kann man auch ganz gut in den Preissuchmaschinen im Internet finden. Das ist, weil das halt dann doch so gängige Geschichten sind. Bei kleineren Weingütern und kleineren Weinen wird es eher schwierig. Und da ist, glaube ich, da Vivino ganz gut, weil es halt mit der Power der Userbase halt sowas rausfinden kann. Ja, ja, das ist schon ein guter Ansatz. Also ich bin da eigentlich mit der App sehr zufrieden. Also kann man wirklich empfehlen. Und man sollte sich auch von Vorurteilen freimachen. Man sollte immer auch selber probieren, ja. Und sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen. Denn manchmal schmecken einem Dinge, die anderen nicht gut schmecken. Und vor allen Dingen, immer wenn man sich einarbeitet, findet man plötzlich, dass die Vorurteile wirklich Vorurteile sind. Also ich kann das jetzt gerade, wir haben ja schon von unseren Reisen erzählt. Ich war ja dann noch in der Emilia-Romagna in Norditalien. Und der typische Wein der Emilia-Romagna ist der sogenannte Lambrusco. Mhm. Und Lambrusco hat halt in Deutschland einen wahnsinnig schlechten Ruf, so, ja. Als Billigwein, weil der irgendwie in jeder Pizzeria billig angeboten wird, beziehungsweise auch verschenkt wird. Und in der Tat, dieser Billig-Lambrusco ist furchtbar. Aber wenn man dann vor Ort ist und hat dann da so Lambrusco Nero, Gallo d'Oro und anderes, was ich hier da probiert habe, oder auch Vecchia Modena oder so, dann merkt man plötzlich, das ist ja gar kein Süßwein, sondern den gibt es auch in trocken und richtig top. Mhm. Ja? Nur das sind natürlich die Sorten, die man hier nicht so ohne weiteres bekommt und bestimmt nicht in der Pizzeria an der Ecke. Ja? Das ist eben das Problem, denn es kommt natürlich auch dazu, die Pizzeria-Betreiber sind ja nun nicht unbedingt aus der Gegend, wo der Lambrusco herkommt, sind auch nicht aus der Gegend, wo der Chianti herkommt, aber sie wissen, das verlangen unsere Gäste und kaufen natürlich dann zu einem sehr günstigen Preis diesen Wein ein, der dann nichts ist. Also es gibt da wirklich auch sehr große Qualitätsunterschiede. Also deshalb, wenn mir einer schon sagt, ach Lambrusco, das ist nix, dann haben die keine Ahnung. Es gibt, also Vecchia Modena Premium zum Beispiel, auch ein Premium-Wein von Chiarni oder Gallo d'Oro, was haben wir hier? Collegio Lambrusco, also tolle Grasparossa, die Castelvetro, also es gibt wirklich tolle Lambrusco-Weine, das, was ich nicht für möglich gehalten hätte, eben aufgrund dieses Vorurteils. Also nicht ins Boxhorn jagen lassen, immer erst testen. Wir haben es ja auch gemerkt auf unseren Weintouren, jetzt habe ich es gerade letztens wieder gemerkt, als ich mit anderen Leuten unterwegs war, Leute sind oftmals so, sie trinken das nicht, das ja, ist ja, nicht, genau. Das ist denen alles zu sauer. Dornfelder mag ich nicht. Oder? Genau. Und gerade Dornfelder, aber ich will dich erstmal ausreden lassen. Und auch da war der Fakt, das ist aber auch den Leuten auch immer am Anfang schwierig zu sagen. Und probiert das doch alles mal und macht euch selbst erstmal ein Bild dazu. Weil dann merkt man auf einmal schmeckt einem Dinge, also der Wein kann ja gleich sein, kann ja ein Riesling sein von Weingut A, von Weingut B. Von Weingut A kann anders schmecken als von Weingut B. Obwohl es die gleiche Traube ist, aber wird halt anders. Andere Voraussetzungen, andere Arbeit im Keller und dementsprechend gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wie das halt anders schmecken kann. Und man muss sich halt auch, ich sag mal, Leute, lasst euch einfach drauf ein. Probiert's und dann könnt ihr urteilen. Ja, ja, sehr richtig, sehr richtig. Nee, das muss man wirklich auch sehen. Also das ist, also man muss es wirklich erfahren und was einem schmeckt, das ist auch gut. Ne? Also dann zu sagen, ach nee, das ist doch jetzt nicht der Richtige. Also Dornfelder, da hat ja einer aus unserer Gruppe auch schon mal die Nase gerümpft und hat dann jahrelang die Nase blind verkostet und war total begeistert. Ja. Das war halt Dornfelder. Und genau dieser Dornfelder, fiel mir neulich in die Hände und ich habe den dann auch nochmal aufgemacht und muss wirklich sagen, ich bin ja inzwischen zum Weißweinfreund mutiert und trinke nur noch wenig Rotwein, aber der war großartig wieder. Also vor allen Dingen, wenn er dann ein bisschen diese Begebenheit ist ja nun, liegt ja nun auch schon wieder 3 oder 4 Jahre zurück. Also der ist nun auch schon alt und da kann man wirklich sagen, das sind auch tolle Weine. Also muss man einfach sehen und wirklich nach Geschmack urteilen. Ja. Also bevor wir starten, noch die Warnhinweise. Richtig, sehr guter Hinweis. Wein enthält Alkohol. Das ist potenziell gefährlich, sollte man nicht immer trinken. Da sollte man ab und zu auch mal Ruhephasen beim Alkoholgenuss einlegen. Ich habe das jetzt gerade gemacht. Das wird das jetzt bei mir voll reinhauen, weil ich jetzt über 10 Tage keinen Alkohol getrunken habe. Und enthält Zucker. Das ist auch der Grund, warum ich den Alkohol nicht getrunken habe. Ich wollte nämlich ein bisschen abnehmen, nachdem ich so viel zugenommen habe auf meinen Reisen. Und es ist mir tatsächlich nur durch den Verzicht auf den Wein gelungen, tatsächlich wieder, also in den 10 Tagen habe ich 3 Kilo abgenommen. Das sieht man also, wie viel Kalorien der Wein beinhaltet. Also vorsichtig damit. So. So, wir fangen mit einem VDP-Weingut an. Ist es ein VDP-Weingut? Nee. Jetzt fangen wir mit dem Falschen an. Wir hatten vorhin ausgemacht, dass wir mit dem Prädikat, mein Premium-Wein, teuersten Premium-Wein anfangen, weil das ein Weißburgunder ist, der nicht so, der, sagen wir mal, geschmacksarm ist. Ja, geschmacksarm klingt jetzt sehr negativ. Ja, klingt negativ. Aber also Weißburgunder hat halt einen nicht so aufdringlichen Geschmack. Kannst du mal das Öffnungstool holen? Das Öffnungstool, wo ist das? Das müsste da am Haken hängen. Ja. Ich bin jetzt einfach nach der Liste gegangen. Ja, ja, nee. Ich wollte die ja noch umstellen und dann war es schon zu spät. Dann war es schon. Genau, also wir fangen. Du hattest aber schon angefangen, es umzustellen. Ja. Der weiße Burgunder steht hier tatsächlich zu Anfang. Genau. Nur es steht nicht das Weingut dabei, aber das machen wir jetzt sofort. Wir haben auch so. Die 3 Weine, die wir heute verkosten, haben wir auch fotografiert. Die stehen auch bei uns auf dem Twitter-Account @genusscast, da kann man die sehen. Also wenn die Leute nochmal einen optischen Eindruck der Flasche haben möchten, dürfen sie das gerne sich da angucken. Auch so ein Thema hier, diese Flasche hat noch einen Korkverschluss. Der Rest, den wir heute Abend trinken werden, hat einen Longcap-Verschluss. Ja, viele machen das noch, weil es irgendwie dazugehört oder aus Tradition. Qualitativ braucht ihr euch da jetzt nichts einreden zu lassen. Wir können ja noch mal kurz die Vor- und Nachteile zusammenfassen. Das hatten wir schon mal im Genusscast, aber man kann das ja nicht oft genug wiederholen. Also der Unterschied ist darin, dass wenn man halt das sogenannte Long Cap, also einen Schraubverschluss hat, dann ist der Wein wirklich abgeschlossen und kann sich nicht mehr verändern. Korrekt. Ist bei Weißwein oft das, was man wünscht. Bei Rotwein, da will man Veränderungen haben und da sind andere Verschlussarten vielleicht besser. Also Plastikkorken oder richtiger Korken. Der richtige Korken ist inzwischen sehr teuer, weil ein guter Kork inzwischen sehr, sehr teuer geworden ist, durch die vielen Waldbrände, auch wieder eine Folge des Klimawandels und der Gier der Menschen. Und das ist ein Problem. Plastikkorken gibt es natürlich auch wieder Probleme wegen Plastik und Glaskorken ist auch das Problem, ist da auch Silikon, ist das abzudichten. Der Glaskorken wäre dann auch dicht, ähnlich wie der Schraubverschluss. Wie gesagt, also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin inzwischen ein großer Freund auch von Schraubverschluss, also gerade bei Weißwein kann eigentlich, das ist eigentlich schon eine gute Lösung. Zudem, also long capped, Dichtigkeit ist natürlich auch so ein Diskussionsthema. Es gibt auch diese Verschlüsse, Kunststoff, Glas beziehungsweise Long Cap, auch mit Eigenschaften, dass der Wein weiter älter, also reifen kann. Es gibt da Möglichkeiten, dass du ganz kontrolliert steuern kannst, wie viel Sauerstoffeinfluss da mit in den Wein eindringen soll. Das geht schon. Bei Kork kannst du das einfach nicht kontrollieren. Das ist einfach Naturprodukt. Ja, ja, genau. Bei Plastik kann man das wirklich genau kontrollieren und das hat natürlich auch wieder viele Vorteile. Ja. So. Möchtest du was zu dem ersten Weingut sagen? Also wir machen ein Weingut aus der Pfalz auf, ein Weißburgunder. Ja, Südpfalz, das wir hier eher selten hatten. Ja. Das wurde uns ja schon vorgeworfen, dass wir zu wenig Südpfalz haben. Dem wird jetzt begegnet dadurch, dass wir halt tatsächlich jetzt mal ein Weingut aus der Südpfalz haben. Das Weingut Messmer. Den haben wir aber nicht dort gekauft. Man kann sich das schon vorstellen, denn wir sind ja nicht so die Südpfalz-Fahrer, wo wir das ändern müssen. Ja. Sondern der kam im Premium-Paket von Bayer. Mhm. Ist also ein Premium-Wein und ist, glaube ich, sogar ein Wein, der exklusiv für Bayer hergestellt wird. Steht nicht drauf, aber ich habe das irgendwo bei meinen Recherchen gelesen. Also Messmer, also das ist ein Weißburgunder aus Burweiler. Burweiler heißt der Ort. Und die Lage, woher er ist, ist Schlossgarten bzw. IGJ im Goldenen Jost. Das findet man auch, wenn man bei OpenStreetMap schaut. Das liegt westlich von Burweiler oder Burweiler. Ich weiß gar nicht. Westlich? Östlich. Östlich. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Östlich von Burweiler. Messmer scheint eines der größten Weingüter in dem Ort zu sein. Jedenfalls ist das Anwesen relativ groß, wenn man bei OpenStreetMap schaut. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Ja, Weißer Burgunder, eine Burgundersorte, ist meistens sehr blass bis hellgelb im Glas. Duft meistens sehr verhalten, also es ist nicht so ein Riechwein, wie wir sagen würden, dass der richtig explodiert. Leichte nussige Aromen hat er, kräftiger Körper, sehr feine Säure, also im Gegensatz zu einem Riesling. Also wenn ein Riesling in Anführungszeichen zu sauer ist, der sollte vielleicht mal zu einem Burgunder greifen, gerade hier zum Weißburgunder. Grauburgunder gibt es natürlich auch, Spätburgunder und so weiter, also aus den Burgundersorten. Grauburgunder kennt man, glaube ich, in Deutschland auch eher unter den italienischen Namen, Pinot Grigio, gell? Ist aber, wie gesagt, klingt besser, ist aber das Gleiche. Und wir reden aber jetzt von Weißburgunder. Genau, darum reden wir von Weißburgunder. Weißburgunder ist tatsächlich nicht nur farblich blasser, sondern auch eben geschmacklich ein bisschen blasser. Ja. Enthält oft auch eher wenig Restzucker. Deshalb wird er oft auch als Diabetikerwein bezeichnet, was allerdings eine irreführende Bezeichnung ist, um das gleiche nochmal unseren Warnungen anzuhängen. Also es gibt natürlich keinen Diabetikerwein, ne? Das ist klar. Es gibt nur natürlich Wein mit mehr oder weniger Zucker, aber das hat ja nichts damit zu tun. Also die Diabetiker müssen dann trotzdem rechnen. Genau. Also das jetzt zu sagen, dass es da so einen zuckerfreien Wein gibt, das ist nicht korrekt, denn es ist auch immer noch Alkohol drin, der natürlich auch eine Wirkung auf den Zuckerhaushalt hat. Das muss man schon sehen. Also von daher ist auch da immer Vorsicht geboten. Also ja. Typische Aromen eines Weißburgunders sind leichte Ananasnote, reife Birne, irgendwas Süßliches, ein bisschen Ingwer. Das kann man so, sind so die typischen Merkmale eines Weißburgunders. Können wir einfach mal probieren, wie dieser hier uns schmeckt. Ich schenke den einfach jetzt mal ein. Oder? Jetzt haben wir genug drüber gesprochen. Also, das Ding heißt Messner 2013 IGJ, also im, wie hieß es? Im goldenen Jost, genau. Wobei ich versucht habe herauszufinden, was Jost genau ist. Also wenn ich dem rheinischen Wörterbuch hier so trauen darf, dann ist es, bedeutet Jost sowas wie Lärm, dafür dann nicht zum Golden passen. Und ansonsten kann es auch eine Kurzform für Josef sein. Mhm. Ja, ich habe jetzt keine wirklich Pfälzer Bedeutung von Jost gefunden, sodass ich jetzt hier so ein bisschen ja nicht so genau weiß, was ich von dem Namen halten soll. Also wenn irgendeiner der Hörer mehr weiß, hätten wir gerne Informationen dazu. Ja. Also man sieht wirklich, der ist für einen Weißburgunder schon relativ dunkel. Mhm, sehr dunkel, okay. Finde ich, ist auffällig. Also ist schon sehr auffällig. Hat auch einen relativ intensiven Geruch. Mhm. Ein bisschen zitronig im Geruch. Ananas würde ich auch sagen. Ananas. Fall, ja. Also riecht man raus. Ja, jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Ich auch. Mhm. Sanft, fruchtig. Ja. Hat aber auch einen alkoholischen Geschmack, hat das hätte ich 13, nicht gedacht. Hat 13%. Mich hat es auch gewundert, dass der relativ alkoholisch auch schmeckt. Der schmeckt auch alkoholisch, ja. Also gerade zum Schluss. Mhm. Ja, ich hätte fast gesagt sprittig, aber gut, das passt nicht. Das ist kein harter Alkohol. Ist, ja. Also ist vorne, finde ich ihn auch sehr dünn. Also am Anfang kommt diese Frische, Ananas, und dann richtig. Ja, man sieht auch, wenn man im Glas diese Schnierenabgänge sieht, das ist auch ein Hinweis auf hohen Alkoholgehalt. Ja, und ätherische Öle, genau. Mhm. Ja, also ich finde ihn nicht schlecht. Ich bin gut, ich bin kein großer Burgunder-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht. Also, aber ist. Aber ich wollte halt den zu Anfang nehmen, weil wenn man zwei Rieslinge hinter sich hat, ja, dann geht er unter. Dann geht er unter und das würde der auch. Also der ist schon vom Geschmack her eher sanft. Genau. Also, was wird man dazu essen? Dazu kannst du ein feines Stück Käse essen. Damit kannst du. Aber keinen wirklich hart, also geschmackvollen Käse. Genau, also so ein Brie zum Beispiel. Irgendwas in die Brie-Richtung. Ja, aber ich würde schon sagen, Camembert, das erschlägt ihn, das passt da nicht mehr. Genau. Ein Rezept-Tipp für mich bei sowas bei Weißburgunder ist Birnensalat mit karamellisierten Walnüssen. Obwohl ich immer, bin ich nicht auf deiner Seite. Also ich habe ja nun oft schon die Aufgabe gehabt, Weine zum Essen auszusuchen. Und ich finde immer, wenn du sowas wirklich Süßes hast und bei diesen karamellisierten Sachen, das ist halt süß, dann brauchst du einen Wein, der sich auch durchsetzt. Okay. Ja, also dann finde ich den hier, also weiß ich nicht. Auch beim, also vielleicht zum Fisch. Also hängt auch von der Fischart ab, aber irgend so ein Fisch, der nicht so einen aufdringlichen Geschmack hat. So. Meinst du ein Lachs zum Beispiel? So, oder? Also ja, Fischfilet auch so. Also so ein, weiß ich nicht, was gibt's da so? Fischstäbchen. Was gibt's da so ein Fisch? Was ist das so ein Modefisch gerade? Pangasius. Pangasius zum Beispiel, genau. Pangasius, ja. Ja. Ja, und würde passen. Zu Muscheln? Zu Muscheln könnte man den. Würde ich machen, ja. Ja, klar. Ja, zu Muscheln. Jetzt, wo du es sagst. Ja, würde passen. Ja, kann man trinken. Ja, ich finde auch, er ist von der Säure nicht so aufdringend. Nee, komplett. Also Säure geht komplett unter, ist also schön eingebunden. Ich finde, der hat so eine, was ist das zum Schluss? Das ist so ein bisschen so eine leichte Fäule, die da mit rein im Geschmack geht. Ja, meinst du Fäule? Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn man sich an diesen sprittigen Abgang gewöhnt hat, geht's. Ja, ist das wirklich ein gut trinkbarer Wein, finde ich. Also überraschend viel Geschmack, also Fruchtgeschmack für einen Weißburgunder. Also der ist wirklich nicht flach. Also das ist, ich meine, der ist ja nicht umsonst hier so geadelt worden, auch durch das Bayer Premium Paket. So heißt das ja auch. Also das ist schon ein außergewöhnlicher Wein, ja, muss ich sagen. Doch, kann man sagen. Also gerade für einen Weißburgunder, also kann ich mich sogar wieder an Weißburgunder gewöhnen. Ja, also es ist wirklich gut. Aber was mich gerade wundert ist, man die hat auch das gleiche. Ja, also ist gut. Also ist gut gereift. Ich glaube, der ist jetzt auch schon trinkfertig. Man sollte den auf jeden Fall jetzt schon trinken. Länger also 2013, lagern. Also würde ich jetzt nicht länger lagern. Wir haben ja einen, erwähnte ich vorhin schon, von 2010 hier an Moselwein. Ich glaube, der ist schon möglicherweise über. Ja. Und dieser hier wäre auch in 3 Jahren, könnte das zu viel sein. Ja. Gut, was kann man denn zu dem Weingut sagen? Das Weingut Messner. Ich gucke mal, was wir noch uns dazu nochmal aufgeschrieben haben. Burweiler liegt halt im Süden der Pfalz, haben wir schon gesagt. Das ist halt eine Lage, ist halt sozusagen im Goldenen Jost. Dann haben wir noch, was kann man noch dazu sagen zu dem Weingut? Ganz furchtbar, die Homepage ist toll gemacht. Vorher habe ich schon gesagt, ist mir aufgefallen, ist diese Jimdo, also das sind so irgendwelche so Domains, die du klicken kannst, um da so Standard-Layouts zu machen. Mhm. Also bei so einem Premium-Weingut hätte ich gedacht, die können sich höchstens das Geld leisten für eine vernünftige Homepage. Deren Schwerpunkt liegt halt auf dem Wein, nicht auf dem Internet. Das stimmt, aber da kann man sich ja Leute einkaufen, die einem da gut beraten. Ja. Ich gucke gerade mal, also die haben auch auf der Homepage, auch interessant, sehe ich auch selten bei Weingütern, wenn du auf das Thema Einkauf gehst, du kannst bei denen in der Videothek einkaufen, im Probiershop und über Partner, Fachhandel, International und Gastronomie. Dann gibt es natürlich auch, gerade beim Thema Gastronomie, sieht man dann auch aufgelistete Restaurants, die ihren Wein ausschenken. Ich gucke gerade, was hier so durch ist. Das meiste, was ich gerade sehe, ist so ein bisschen Pfalz und Umgebung. Ich guck mal, gibt es jetzt irgendwas weiteres? Dortmund hier ein bisschen was? Frankfurter Region? Ich guck, ob's ein. Such du mal, ich kann inzwischen noch was ergänzen zum Namen. Okay. Also es ist vielleicht doch nicht Jost, sondern doch Joost. Mhm. Ich habe jetzt etwas entlegen. Das ist zwar nicht mehr Pfalz, das ist auch eigentlich nicht mehr Mitteldeutsch. Ich habe im Schweizer Idiotikon Joost gefunden. Kurz neben nicht nur für Josef, sondern für Jodokus. Gut, der stand auch im Rheinischen Wörterbuch. Und der heilige Joost, der ist Schutzpatron gegen Engerlinge und Käfer. Ah, passt das natürlich auch. Ist zwar hier der goldene Joost dann, aber ja. Und da gibt es ja auch einen schönen Spruch, einen Schweizer, den ich jetzt nicht so richtig aufs Schweizerdeutsch nachahmen kann. Also eine Redensart. Bittet's Brest. Brest steht für alte Jungfer. Also betet die alte Jungfer. Bittet's Brest zum heiligen Joost. So kriegt's noch zuletzt ein Ma zum Trost. Aha. Das ist auch mein Ma ist. Ein Ma ist Mann. Ah, ja, okay. Ein Mann zum Trost. Er oder sie. Naja. Ein bisschen frauenfeindlich vielleicht, aber das ist halt hier eine überlieferte Schweizer Redensart. Und das Interessante ist, wenn sich es auf Trost reimt, dann muss es tatsächlich Joost heißen. Okay. Würde auch passender sein für die Kurzform von Jodokus. Ja, also, dann wissen wir, es gibt da einen Zusammenhang. Ich habe jetzt mal probiert, ein bisschen mit Abstand. Mhm. So sozusagen als zweiten Schluck. So, nehmen wir nochmal einen zweiten Schluck. Mhm. Wir haben ja nur 3 Weine. Das ist wirklich für einen Burgunder, finde ich, am Anfang Fruchtaromen sehr komplex, sehr, sehr dick. Ja, ist aber auch ein Riechwein, also der Geruch ist klasse. Da riecht man richtig die verschiedenen Früchte, Ananas und noch ein bisschen Apfel. Aber ich merke, zum Schluss ist es halt so Burgunder, der ist so schnell weg. Der ist weg. Das ist da. Das ist eigentlich bei diesem, weil der ja doch sehr, sehr fruchtig im Vergleich zum Weißburgunder sonst ist, da hat man, ja, der erinnert dann doch wieder an einen Grauburgunder ja. Oder tatsächlich auch einen Riesling ohne dieses Riesling-Schwänzchen. Ja, ja. Man erwartet das praktisch, da ist man auch am Ende so enttäuscht. Ja. Na, beim Riesling hat man ja beim Abgang nochmal diesen vollen Geschmack, das sogenannte Riesling-Schwänzchen. Und das fehlt hier. Das ist, also deshalb ist man irgendwie überrascht. Ja, der hat keine Länge einfach. Der ist schön im Mund, in dem auch du trinkst und dann ist auch wieder vorbei. Muss nichts mehr. Also wieder vorbei, muss man nicht nur so sehen. Genau. Also was für viel Trinker, schnell trinken. Ja. Ja. Also ich mache jetzt nochmal eine Zwischenspülung. Ja, muss ich auch machen. Aber ein bisschen Wasser zwischendrin ist immer ganz gut, auch für erstmal eine Neutralisierung des Gaumens und des Glases und auch der. Die Geschmacksknospen. Wir haben ja die gute Spreequelle. Genau. Ja. Die Geschmacksknospen werden es uns danken. Ja. Also ich muss sagen, für einen Weißburgunder erstaunlich gut. Mhm. Trotz. Ja, gut, ich meine, das ist Premium hier. Premium, ja, große Lage. Also praktisch das auch bei VDP. Das Beste, was man kriegen kann. Was man kriegen kann da. Ich habe jetzt mal geguckt, preislich widerlegt, dass die Leute mal ein Gefühl dafür haben. Müsst ja auch diesen Jahrgang, müsstest du auch. Habe schon geguckt, 2013. Der liegt bei dem Bayer Weinkeller, liegt die Flasche bei 22,95 Euro, 30,60 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Der Liter sozusagen. Also 22,95 für die 0,75 Flasche, was auch gut ist, ja. Ah, hier stehen noch die Aromen drin. Ananas, definitiv, ich glaube, da waren wir uns einig. Geschmeckt, ja. Dann sagen sie Aprikose. Ja, das ist, was du als Apfel dekoriert hast, ja, nicht als Birne. Ja, könnte Aprikose sein, ja. Limone. Ja, Zitrusfrüchte habe ich auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen im Bouquet. Also das ist eindeutig eine Geruchskomponente. Und Pfirsich. Ja, könnte sein, ja. Also, sie empfehlen ihn als zu Pilzgerichten, Spargel, Geflügel und Flussfisch. Ja, Flussfisch haben wir auch gesagt, genau. Pangasius und Spargel, ja. Spargel würde auch Spargelwein, passen. Genau. Ja, muss ein bisschen aufpassen im Spargel. Ich habe da wieder erhöhte Purinwerte bei mir festgestellt, wahrscheinlich durch intensive Spargelessen. Mhm. Ja. Ja. Gut. Anlässe, festliche Anlässe, Jubiläen präsent. Okay, gut. Haben wir also diesen Wein abgefrühstückt. Ich finde auch, ich würde noch zwei, drei Sachen zum Etikett sagen. Ich bin ja auch mal so ein Etikett-Fetischist. Die Flasche ist übrigens schön. Genau, die Flasche gefällt mir außerordentlich. Ist eine sehr bauchige 0,75er Flasche. Mhm. Das Etikett ist, der Grundton ist so ein leichtes Blau. Mhm. Und dann hast du eher ein Traditionswappen drauf und dann das den Namen Herbert Messner hast du halt reingeprägt mit so einem dunkleren Blau und Gold. Auch vorne Messner nochmal in goldener Schriftzug und unten drunter dann der Jahrgang plus die Lage und dann nochmal das GG für ein großes Gewächs VDP auch nochmal in Gold. Also macht schon einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Macht einen wertigen Eindruck, auch wegen des Korkens und wegen der Flasche. Und es wirkt aber nicht altertümlich. Ich finde trotzdem, dass es sehr modern wirkt. Aber durch diese bauchige Flasche ist das Etikett im Verhältnis zur Flasche relativ schmal. Mhm. Also das ist mir aufgefallen. Plus die Rückseite des Etikettes, also die auf der Rückseite der Flasche, das sieht eher nach Supermarktwein aus. Das ist wirklich kaum Liebe reingeflossen. Das ist so alle Standardsachen, die draufstehen müssen. Also Alkohol. Naja, aber es ist insgesamt sehr schlicht. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich, das erhöht auch die Wertigkeit, wenn es schlicht ist. Auch wenn du sagst, es sieht aus wie ein Supermarktetikett, aber es ist eben wirklich schlicht. Also das ist das Grundkonzept. Mhm. Und deshalb ist auch hinten nur noch so ein, naja, das Nötigste drauf. Ist wirklich so drauf, ja. Ist okay, also kann man. Aber sie haben den Strichcode und den QR-Code. Also das ist schon auch modern. Also das haben sie nicht irgendwie. Moment mal, guck mal, ob der QR-Code hier für mich Sinn macht. Aber ich finde, das ist also wirklich zeitgemäß. Also QR-Code ist nicht so verbreitet auf Weinflaschen. Was liest denn der QR-Code aus? Das versuche ich gerade herauszufinden. Aber leider. Ja. Geht. Wohin verweist der? Bin ich mal gespannt. So, auf die Homepage von Weingut Messmer. Okay. WGHM.de. Direkt auf den, hier. Was? Ah, okay, die haben also noch eine zweite Homepage. Ja. WGHM, weil die. Ah, okay, WGHM.de. Mehr Weißburgunder geht nicht, Täter. Pikant, fein, würzig, gehaltvoll, nachhaltig, stimmt alles. Ah. Und da ist auch genau die Lage nochmal abgebildet: Schlossgarten. Ja. Muschelkalk. Ja, und Ton. Urweiler. Das ist jetzt dieses Weinhaus, siehst du? Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, es gibt das Weingut und das Weinhaus. Mhm. Und diese Homepage verweist auf das Weinhaus Messner. Also quasi die Vertriebsorganisation. Ah ja. Darum. Aber hier steht Ah. Ja, kann sein. Moment, das ist aber doch jetzt hier das Weingut. Nee, also ich bin jetzt hier, dieses WGHM ist das Weingut. Also ich habe bin... Ja, verantwortlich für den Weingut Herbert Messmer, das war auch HM. Das ist Martin Messmer. Das ist das Weingut. Okay. Also WGHM ist das Weingut, du warst wahrscheinlich beim Weinhaus. Okay. Ja, das ist ja das Weingut. Und da sind die entsprechenden Informationen auch. Selektive Handlese. Ja. Ein Teil des Weines wurde in Barrique-Fässern ausgebaut und wieder vereint. Also haben sie ordentlich Arbeit reingesteckt. Mhm. Ah, jetzt sehe ich auch, es gibt ein gute alte Pfälzer Leverwurst. Passt sehr gut zu diesem Wein. Naja, weiß nicht. Wäre ein bisschen dünn, ne? Wäre ein bisschen dünn, ja. Obwohl er natürlich für Weißburgunder minimaler Barrique-Anteil, also das ist schon klasse. Also da steht hier jetzt wirklich einiges zu dem Wein. Ertrag unter 47 Hektoliter pro Hektar. Süße 7,7 Gramm pro Liter und Säure 7,3 Gramm pro Liter. Das hat man selten, dass man mithilfe eines QR-Codes hier die genaueste Analyse hier findet. Das ist natürlich sehr schön, ja. Und das finde ich sehr gut gemacht hier. Großes Lob für Martin Messmer. Und das hat's. Kontakt ist da auch. Welche Weinnummer ist denn das? Steht es irgendwie drauf bei dir? Weinnummer? Ja, hat der Weinnummer, aber ich habe jetzt hier die weiße Weine zwar gelistet als PDF, aber nicht als Mach doch ein Foto von dem Ding, dann kriegst du das. Ich wollte es aber hier verlinken. Ach so. Darum. Und mit meinem MacBook kann ich jetzt hier schlechten. Doch, ich habe ihn gefunden. Ja. Wir haben ihn gefunden. Kann ich das schlecht hier copy und pasten? Das ging mir jetzt auch. Also hier steht in der URL steht 13. Genau, ich habe es gefunden, ja. Und dann ja. 18 HTML. Ja, habe ich gerade gefunden. Dementsprechend. Also das finde ich schon klasse. Und das ist mal gut gemacht. Und ist wirklich genau erklärt hier, einfach perfekt. Gut, das ist nur der Werbesprech. Gewachsen auf reinem Muschelkalk, schmeichelnd konzentriert und gehaltvoll vielschichtig. Der minimale Barrique-Anteil ergänzt diesen Wein ideal und verhilft ihm zu einer enormen Mundfülle. Dann ist es diese Fäule, die ich damit gemacht habe. Ja, das könnte sein. Ohne auch nur ansatzweise die Frucht des Weißburgunders zu tangieren. Krustentiere mit leichten Röstaromen sind hier sicherlich eine gute Wahl. Aber auch die Leberwurst, naja gut. Also Wein, eine Handlese. Zügelvergärung, Barrique-Fässer, genau, und eine Karte, wo die Lage ist. Ja. Also alles sehr schön, wie man sich das wünscht. Ja, kann man so sagen. Ne, ist gut gemacht auf der Homepage, kann man nichts sagen. Ja. Wollen wir mal übergehen zu dem nächsten Wein. Machen wir das. Wein. Müssen gleich mal nach die Vakuumpumpe mal suchen und dass wir den gleich mal hier wieder zumachen, den Wein. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, genau, das machen wir aber nach. Machen wir gleich, ja. Moment. So, machen wir weiter mit Kimmich. Genau. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Weingut. Wo waren wir da schon? Also ich da waren wir, haben wir da gekauft. Genau. Also ich meine sogar, dass ich den gekauft habe und hier mitgebracht habe. Genau. Wir gehen jetzt wieder in einen Ort in der Pfalz, der nennt sich Deidesheim. Der ist ja sehr bekannt für Premium-Weingüter und auch das dementsprechende Publikum, was sich da in diesem Dorf. Da sind sie alle Also wer nur einmal einen Ort ansteuern will, den man auch mit dem Zug erreichen kann, ja, der ist in Deidesheim richtig. Das Premium zu Hause. Klar. Auch immer ein bisschen, geht auch immer ein bisschen Richtung Unehrlichkeit, ja, in Deidesheim. Also es gibt viele gute Weingüter, muss man einfach sagen, in Deidesheim. Das Publikum, was auch diese Premium-Weingüter in ihre Bestände abnimmt, gibt es dazu auch, zwangsläufig. Jetzt reden wir von dem Weingut Kimmich. Mhm. Wir trinken jetzt einen Riesling, also gehen jetzt in die andere Traubensorte. Ja. Ein Wein aus dem Jahr 2014, die Lage heißt der Reiterpfad, mhm, habe ich auch schon verlinkt. Und okay, trocken. Mhm. Auch eine 0,75er Flasche mit einem auch Etikett, was Tradition und Moderne verbindet. Mhm. Also in, was ist das, so ein grün-grauer Ton, dann hinten dran in weiß das Wappen, dann Kimmich als goldener Schriftzug geprägt und dann praktisch wird das Etikett nochmal unterteilt. Der untere Teil, das untere Drittel, beschreibt dann genau, was abgefüllt ist. Sprich, da steht dann drauf 2014 Reiterpfad trocken. Und auf der Rückseite des Etiketts, darum meine ich, das sieht mir supermarktmäßig aus, sieht man nämlich hier auf dem Etikett ist hinten weiß und dann sieht man nochmal ganz leicht im Hintergrund nochmal das Kimmich-Logo, mhm, nochmal reingeprägt und dann nochmal eine Beschreibung des Weines, also mit einem Pflichteingaben. Und drauf steht 2014 Pfalz, Ruppertsberger Reiterpfad, Riesling Kabinett trocken, also Qualitätsstufe Kabinett. Mhm. Deutscher Prädikatswein natürlich, dann die AP-Nummer und die Adresse des Weinguts, plus nochmal der Barcode drauf, 12,5%. Der Longcap ist auch in schwarz gehalten, ja, mit dem Kimmich-Aufdruck drauf, in weiß und in Gold die Schriftzug drauf, also sieht es auch sehr, sehr edel aus. Ja, dann probieren wir mal. Oh, verspricht schon vom Riechen her schon, dass es eine Bombe ist. Mhm. Also sehr intensiv im Geruch schon, muss man einfach mal so sagen. Bin mal gespannt, wenn du dran, gleich mal dran. Ja, der ist sehr intensiv auch im Geruch. Der hat sowas... fast so ein bisschen, geht fast ins Parfümierte, mhm, dieser Geruch. Also der hat was von einem, von so einem frischen Sommerparfüm. Ja. Der schmeckt schon ziemlich dick. Mhm. Typischer Riesling-Geschmack. Ja. Auch mit dem Abgang. Genau, schöne Säure, nicht zu, ja, intensiv. Sehr, der ist, die Säure ist gut eingebunden. Mhm. Auch, also obwohl trocken, das habe ich den, glaube ich, auch gekauft, weil der zwar trocken ist, aber irgendwie harmonisch. Ja. Das muss man schon sagen. Also sehr schöner Wein. Mhm. Also da schmeckt man, also wirklich intensiver Geschmack auch und schmeckt qualitätsvoll. Also klasse. Ja, sehr gut. Was man merkt, ist so ein leichtes Mirabellenaroma. Mhm. Auch eine leichte, eine, ja, leichte Spritzigkeit einer Zitrone, Limette, irgendwas in der Richtung. Mhm. Grüner Apfel, so typisch auch für einen. Ja, grüner Apfel ist so typisch. Mhm. Der praktisch der Grundgeschmack von Riesling. Ja. Ist wirklich lecker. Mhm. Also toller Wein, mhm, auf jeden Fall. Also ich war, als wir bei Kimmich waren, habe ich ja zurückhaltend gekauft, mhm, weil doch die Preise höher sind als auf anderen Weingütern. Mhm. Aber also man kriegt auch, wie man so heutzutage so sagt, Value for Money. Mhm. Also ich fand es jetzt nicht komplett unehrlich. Also liegt der im Preis? Mal gucken, mal, was Vivino dazu sagt. Müsste ich eigentlich schon getrunken haben. Müsste in meinem Vivino drin sein. Ja. Genau. Ach stimmt, wir müssen ja überhaupt, den ersten habe ich auch noch gar nicht bei Vivino aufgenommen. Dann mache ich das gleich mal. Aber sag was. Ja, ich gucke gerade, ich scroll gerade durch Vivino. Steht jetzt auch nicht drin. Der wurde auch gar nicht so oft bewertet. Also ich habe den schon mal getrunken. Das heißt also, der müsste... Der Jahrgang 13 ist einer auch der Top-Jahrgänge von dem gewesen. Und steht aber kein Preis dabei. Ich hatte gedacht, dass der vielleicht mal hier drin steht. Aber steht leider nicht drauf. Nee. Ach, das sind wieder so viele Rechtschreibfehler in diesem Vivino drin. Ich bin eigentlich nur die ganze Zeit am Korrigieren. Das mache ich auch immer. Das ist leider so ein bisschen das Problem bei Vivino, dass da Fehler drin sind. Das ist natürlich auch so ein Thema mit der... Werde ich den hier nochmal aufnehmen. Mhm. Aber da ich den schon mal hatte, müsste der ja wirklich gefunden werden. Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe jetzt auch auf der Homepage von dem Kollegen Kimmich jetzt keine Preisliste gefunden. Ja, ist gefunden worden. Doch, Bestellformular, hier habe ich es. Oh nee, ist aber der falsche. Mhm. Das ist jetzt der Paradiesgarten und das ist der Reiterpfad. Das ist der Reiterpfad, genau. Ja, muss ich editieren. Also hier, das ist der, den wir haben. Nicht das gleiche Jahr, aber gut, der Nachfolger quasi ist der 2015er, was er auf der Homepage hat. Da liegt die Flasche bei 7,80 €. Also ist okay, muss man sagen. Ist für den Wein echt okay. Ist ja von der Qualifikation ist das ja ein, also es ist bei Kimmich, ist dieser Wein ein Orts- und Lagen, also Orts- und Lagewein. Dann haben, also die haben halt dieses Mischsegment, sage ich mal. Dann haben die halt echte Lagenweine, Premium-Lage. Und dann gehen die natürlich nochmal später in Edelsüß mit rein. Und so sind die bei denen qualifiziert, also auch von der Qualität her. Also ist quasi bei denen der Wein die zweite Klasse, sozusagen. Mhm. Jetzt nicht die allerhöchste, sondern halt die zweite Klasse. Und finde ich für den, also ist wirklich gut, kann man wirklich nichts falsch machen. Ist Rieslingfarben, ist wirklich, die Farbe ist toll, das hat diese typische Rieslingfarbe. Mhm. Jetzt trinke ich nach ein bisschen Abstand nochmal. Und schöne Säure, schöne Frucht vorneweg. Sehr stimmig. Also wirklich sehr stimmig. Mhm. Kann man wirklich gut trinken. Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich ein Top-Riesling, kann ich wirklich sagen. Und also wirklich lohnt sich. Genau, ist halt erfrischend vom Riesling, muss man einfach sagen. Ist wirklich, wirklich gut, es kommt gut rüber. Auch als Essenbegleiter kann auch so ein Riesling auch mal zu starken Gerichten auch irgendwie sich behaupten. Also auch immer, wenn was asiatisch ist, was scharfes, ein Thai-Gericht oder so. Auch mexikanische Küche passt ganz gut. Natürlich auch so ein bisschen kräftigere Küche. Auch der besteht auch im kräftigen Wein mal, ne? Im kräftigen Käse. Mhm. Auch irgendein Blauschimmel oder so kannst du halt mit dem auch ganz gut begleiten, weil der halt intensiven Riesling-Geschmack. Weil der halt schon ein bisschen mehr Power hat. Und dementsprechend kann man den natürlich auch zu auch stärkeren oder zu stärkeren Speisen auch sowas servieren. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, gerade zur asiatischen Küche ist es ideal, man wirklich so asiatisch etwas schärfer oder irgendwas mit roten Curry oder sowas isst, passt so ein Riesling erstaunlich gut als Essensbegleiter. Aber auch, wie gesagt, ich bin ja auch so ein Riesling-Purtrinker. Ich kann ja Riesling mich ja abends hinsetzen und so ein Gläschen Riesling mal trinken, einfach nur für den Geschmack, weil ich halt diese Kombination aus diesen Zitrusaromen, dieses Kräftige mit diesem Säureanteil auch sehr mag. Gerade im Sommer, gut gekühlt wie jetzt. Ja, im Sommer. Also es ist ein Sommerwein. Ja. Also mehr so auf der Terrasse. Mhm. Also wenn man dann am Lagerfeuer oder am Kamin sitzt, da würde ich dann doch schon sagen, lieber noch was anderes. Ja. Aber für die Terrasse, der hat eben noch diesen erfrischenden Charakter. Ja, hat er wirklich. Und 12,7 sagst du? 12,5%. 12,5, also auch nicht wirklich leicht. Nee. Aber, ja. Ich habe jetzt leider keinen Specsheet zu dem Wein gefunden, wie viel Säure und Restzucker er noch hat. Ja, das ist aber hier doch Weingut Julius Kimmich, ist doch hier. Ja, aber ich finde es auf der Homepage gerade nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu doof. Zumindest. Ja gut, der ist natürlich jetzt schon von 2014. Ja, der hat den aktuellen, ist ja 2015 im Angebot. Aber da steht auch relativ wenig drin über die Datei, über die Daten des Weines. Ja, schade. Weinführer, ich kann ja mal hier gucken. Also ich habe es einfach mal jetzt den Wein eingegeben. Mhm. Insgesamt mit den ganzen Angaben. Und dann gucken wir mal. Mhm. Aber ja, das ist natürlich jetzt schon, weil er ja nicht mehr in den Läden ist. Also Riesling natürlich in der Pfalz eins der, ja, der Traubensorte, die am größten ausgebaut wird oder am meisten. Mhm. Das ist natürlich ganz klar. Die Pfalz ist natürlich etwas diverser. Gehen wir gerade mal zu an die Mosel, die haben ja quasi nur, bauen ja quasi nur drei Weinreben an, natürlich auch Riesling ein ganz starker Teil davon. Mhm. Aber in der Pfalz ist es auch der, also hat einen sehr, sehr großen Anteil. Ja, natürlich. Ich glaube, ein Viertel oder so ist Riesling in der Pfalz. Mhm. Und ist auch eine schöne Traube. Ja. Ja, hier gibt es auch nur den 15er. Mhm. Und jetzt auch ohne Angaben. Das ist irgendwie schade. Mhm. Also das ist, da muss man nochmal dran arbeiten. Also ich finde auch wirklich, selbst wenn die verkauft sind, ich meine, wenn die, also da muss man ja hier den Martin Messmer nochmal loben. Also man kann das doch einfach drin lassen. Ja. Ja. Und das ist doch, der Platz ist doch eigentlich kein, das ist doch kein so Faktor, wenig Platz, den man dann braucht. Und dann kann man auch nachher, wenn man die Weine trinkt, das nochmal nachschauen. Ja. Und gerade wenn man nochmal einen älteren Wein findet, ist das doch interessant. Ja. Ich meine, klar, das kann man dann nicht mehr verkaufen, aber naja. Allein für Dokumentationszwecke ist es total, finde ich das total wichtig. Ja. Dass man das einfach hat. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass die Winzer in ihre Weinlisten auf ihrer Homepage einfach schreiben, wie viel Alkohol, wie viel Säure, wie viel Restzucker es hat. Ja, ja. Einfach, es sagt ja nichts drüber aus. Es ist ja, wir wurden ja da auch schon mal in das Licht geführt, absichtlich von dem Kollegen Fleischmann, der uns den Riesling gegeben hat mit Restzucker von null, du erinnerst dich? Ja, ja. Wo wir dachten, der muss einem die Schuhe ausziehen, weil die Säure dann so dominant sein müsste, also vordergründig sein müsste. Ja. Aber dass der so eine fruchtige Note hatte bei einem Restzucker von null, hätte, glaube ich, keiner von uns erwartet. Mhm. Und es ist einfach so ganz interessant für die Orientierung. Also es ist kein Indikator, es ist eine gute Orientierungshilfe. Mhm. Ja. Ja, und hier, das macht der Messmer wirklich super. Also auch hier, dann gibt es dann immer noch so ein, das war das mit den Nummern, genau. Da gibt es dann nochmal so PDF-Dateien, das hatte ich gar nicht gesehen. Mhm. Das könnte man auch nochmal gucken. Hast du die Nummer noch von dir? Ja, habe ich die 13. Ich habe es schon verlinkt. Das ist genau das gleiche drin, was auf der Homepage draufsteht. Mhm. Als PDF. Mhm. Ah ja, die 13, da ist die 13. Ah ja, das gibt es dann nochmal als PDF. Ja, das ist eigentlich vorbildlich gemacht. Also vor allen Dingen, weil es nicht nur das PDF gibt, sondern das gleiche eben auch nochmal richtig durchsuchbar als HTML und leicht zu öffnen. Ja, klasse. Ja, so wünscht man sich das. Ja. Wollen wir mal zum nächsten Riesling voranschreiten? Ja, machen wir das. Machen wir das. Schreiten wir voran. Ich habe noch vor so viel von dem. Ich auch. Ich muss nochmal zwischenspülen. Das ist natürlich jetzt der Vorteil in diesem Long Cap. Mhm. Deckel drauf, zuschließen, ist wieder dicht, bleibt wieder frisch. Ja gut, wir haben ja sonst auch die Vakuumpumpe, ja. Pumpe mit den Stöpseln. Das ist ja auch ganz praktisch. Jetzt ist das Schöne von dem Kimmich, gehen wir jetzt quasi direkt zu einem Nachbar. Ja. Deidesheim, waren wir jetzt gerade, jetzt gehen wir ins Nachbarörtchen Ruppertsberg. Ruppertsberg, genau. Zu einem Weingut Schädler. Da, klingt vielleicht ein bisschen doof für ein Weingut, weil Schädler, ob der schädelt? Nein, er schädelt nicht. Der schmeckt total lecker. Ist einer der in der Pfalz, wie ich immer sage, der jungen Wilden. Das sind halt die Newcomer, die halt. Gut, das ist jetzt eigentlich kein Premium-Weingut mehr im engeren Definitionssinn, sondern Nachwuchs. Ja. Und aber. Peter mag den halt sehr, also den Winzer. Und den Wein vor allem. Den Wein. Ja. Und ja, und warum soll man da nicht auch mal ein bisschen sowas bringen, dass es da ja auch, ja, dass andere auch in den Premium-Sektor reindrängen, die vielleicht noch nicht entdeckt sind. Genau. Ich denke, die bekannten Weingüter, die, wie gesagt, international anerkannt ist, dann, die kann man sich raussuchen, die findet man überall. Uns geht's ja auch. Und bei uns geht's ja auch, bei unseren Reisen geht's ja auch um die halt, die nicht, ja, überall beworben werden, sondern uns geht's ja auch ums Entdecken. Mhm. Und das ist eine Entdeckung, die wir gemacht haben. Ganz klar, dass der, ja, eine gute Entdeckung ist. Der hat tolle Weine. Und wir trinken jetzt quasi auch aus seinem Anführungszeichen Premium-Segment was, weil das natürlich schon eine der seiner Weine ist, die auch etwas preisintensiver sind auf der Liste, aber im Vergleich zu den anderen eigentlich, glaube ich, relativ, ich gucke gerade mal, was der gerade, ja doch, der spielt in der ähnlichen Liga wie der Kimmich, also preislich zumindest. Und ist ein Weingut, Markus Schädler heißt das Weingut, liegt in Ruppertsberg, und das Schöne ist, die haben so eine Art, ja, so eine Interessensgemeinschaft, beziehungsweise so ein Projekt gestartet, das heißt Wine Changers. Das sind ganz viele Jungwinzer dabei, die halt aus so ein bisschen, ja, aus diesen alten Traditionszwängen raus wollen und halt mal auch Dinge mal neu machen wollen und ausprobieren wollen. Und da sind einige Weingüter dabei, die alle sehr interessant sind. Und Markus Schädler hat so wirklich eine gewisse Kompetenz in dem Bereich Riesling. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Interessenverband. Das heißt, wenn jemand sein Riesling gerade baut und hat da Fragen, oder ist Markus dann ein ganz guter Ansprechpartner, der auch den anderen Weingütern, die halt alle in diesen Wine Changes drin sind, die sich auch gegenseitig helfen. Das ist also total, total cool, finde ich, dass wir das machen. Der hat jetzt gerade ein Re-Rabeling seiner Marke gemacht. Früher war das bei ihm das Etikett und die Homepage so ein bisschen altbacken. Jetzt seit einem Jahr da, oder seit eineinhalb Jahren, hat er ein neues Etikett und ein neues Logo und ein neues Design. Und das macht das Ganze ein bisschen auch moderner. Du siehst eine 0,75er Flasche, sehr schlank, mit einem relativ großen grauen Etikett drauf, was die Vorder- und Rückseite praktisch vereint. Das heißt, beides ist drauf, also ist ein Etikett. Von drauf steht Markus Schädler. Wir trinken jetzt einen 2015er Riesling R trocken. Und dann hat er quasi das Wappen von Rheinland-Pfalz, den Löwen, oder als Prägung in der grünen Farbe auf diesem dunkelgrauen Etikett, finde ich, macht einen ganz guten, edlen Eindruck. Die Pflichtangaben sind auf dem anderen Ende des Etiketts, quasi auf der Rückseite, wo dann draufsteht, was es nochmal ist. Mit der AP-Nummer, die draufstehen muss, 2,5% Alkohol. Und genau, auch ein Longcap-Verschluss mit Markus Schädler oben auf der Cap-Nummer draufstehen, plus das Logo nochmal auf dem Deckel. Also ist auch an sich eine schöne Flasche und ein schönes Design. Weißt du nicht, was das R bedeutet bei Riesling R? Was das Riesling R heißt, ich weiß es nicht. Er hat es mir mal gesagt. Aha, ja. Weißt du es? Nee, weiß ich nicht. Deshalb wollte ich dich halt fragen. Ich müsste. Aber gib mir mal die Flasche, dann mache ich die schon mal auf, während du noch verzweifelt suchst. Ja, die Flasche nicht wirklich gut in der Hand. Also, vielleicht mal die Daten, was wir dann haben. Wir haben Alkohol 12,5, wir haben eine Säure von 7,8 Gramm pro Liter und einen Restzucker von 7,3 Gramm pro Liter. Mhm. Also auch nicht so ganz, ganz, ganz weit unten, aber so schön in der Mitte. Also eine schöne Balance sieht man, also von den Werten her sieht man eine schöne Balance zwischen Säure und Restzucker. Mal gucken, wie der so in der Wirkung ist. Farblich ist er ein bisschen dunkler als der andere. Genau, finde ich auch. Süßlicher Geruch. So ein bisschen Honig, Honigmelone. Melone, genau. Probier mal. Merkt auch ein bisschen ölig, alkoholisch. Harmonischer Geschmack. Ja, ist ein Bick alkoholischer als der andere. Obwohl er ja 12,7, etwas mehr. 12,5, genau das gleiche. 12,5, achso, genau das gleiche, aber wirkt etwas alkoholischer. Ein Riesling-Geschmack finde ich weniger ausgeprägt als beim anderen, als bei Kimmich. aber dicker im Schluss. Also im Abgang ist er etwas dicker, der bleibt länger im Hals. Ja, der Nachgeschmack ist länger, aber er ist nicht so, vom Geschmack nicht so intensiv. Auch ausgewogen. Ich finde, der hat sogar nach den bisherigen Weinen fast schon eine süßliche Note, obwohl er natürlich trocken ist. Interessant auf jeden Fall. Was ist denn inzwischen mehr über das R? Nee. Ja, dann such. Ich kann ja noch was sagen. Also Ruppertsberg ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, am Berg. Da geht es halt dann hoch. Das ist also unten im Tal, der Ort liegt im Tal und darüber ist dann der Berg, von dem man einen schönen Blick aus hat. Deshalb ist da ja auch das Restaurant Pfalzblick. Wo man bis zu dem Atomkraftwerk gucken kann, Philippsburg oder so. Und ja, das ist natürlich dann auch, ich glaube, dass die auch ein bisschen betroffen sind dann vom Frost natürlich, da am Berg. Du hast ja, glaube ich, auch mit Marco Schädler gesprochen nach dem Frosteinbruch. Dann kannst du ja vielleicht ja auch sagen, was da noch für Erfahrungen waren. Also bei ihm sind es auch zwar betroffen, aber nicht ganz so schlimm wie die Leute in Ellerstadt und bei Dürkheim. Trotzdem, ja, es ist natürlich schon, müssen sie jetzt gucken, was draus wird. Ist ja auch ein kleiner Familienbetrieb, also ist ja nicht so groß. Das Ganze, klar, die sind natürlich da, müssen jetzt gucken, was jetzt passiert. Ja, muss man jetzt mal abwarten, was jetzt so die nächsten Monate zeigen. Ja. Und wird halt die Zeit zeigen, was da so passiert. Ja, es hat ein kleines Weingut, ist wirklich familiell betrieben, also Kimmich und gerade hier Messner, das sind natürlich schon Weingüter, die irgendwie auch mehr in Erscheinung treten. Also so ein Messner oder so ein Kimmich kriegt man auch mal in einem gut sortierten Weinhandlung. So ein Markus Schädler kriegst du jetzt nicht bei einem gut sortierten Weinhändler. Vielleicht wird es da eine oder andere Ausnahme geben, aber es ist halt einer, der relativ klein ist, der vermarktet halt auch selbst. Das heißt, man kann bei ihm direkt kaufen, man kann auch bei ihm direkt probieren. Der hat eine ganz nette Vinothek, wie das heutzutage heißt. Früher hatten wir das Weinprobierstub genannt, wo man halt alle seine Erzeugnisse einfach probieren kann. Und ist auch ein recht redseliger Winzer, der auch den Leuten ein bisschen was zu seinen Weinen erzählen kann. Mhm. Also es macht er wirklich ganz gut. Auch das Thema letztendlich Vertrieb seines Weines. Man kann bei ihm auch dann direkt praktisch bestellen. Das heißt, man kann Wein finden möchte, gibt es die Weinliste, kann man sich ausdrucken und schickt eine Mail möchte von dem was haben und dann kriegt man es auch von ihm direkt geschickt. Das ist kein Problem. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich nicht mehr so viel Rotwein trinke, aber ich finde seinen Acolon sehr gut. Das ist ja auch so eine relativ neue Rebsorte, Acolon, aber finde ich sehr brauchbar, also was Rotweine angeht. Und vielleicht teste ich bei unserem nächsten Besuch da, denn Peter wird uns bestimmt da wieder hinführen, mal den Blonde Noir. Den habe ich gerade gekauft. Ah, siehst du. Den habe ich gerade gekauft, den Blonde Noir. Der ist sehr, sehr lecker. Also Blonde Noir ist ja, wenn man Rotwein nicht als Rotwein keltert, sondern eben Weißwein. Sondern als Weißwein, also die Schalen gleich wegnimmt, nach kurzer Zeit schon. Und da ist das eben gerade beim Spätburgunder Blanc de Noir, ist halt immer noch so eine Note Spätburgunder dabei und das ist halt sehr interessant. Und trotzdem ist es halt ein frischer Weißwein. Das ist wirklich eine tolle Sache, finde ich. Ich habe, das würde ich dir mal die Tage mal kredenzen, wenn du wieder bei mir bist. Bei mir auf der Terrasse. Lange sitzt. Nicht mehr. Ja, wird wieder Zeit, dass du das wieder machst. Ja, aber deine Terrasse ist wahrscheinlich wieder zugewachsen. Nee, ist momentan. Momentan okay. Ich habe den Sommerzauber. Was ein Gewehr ist. Auch gut. Der ist feinherb, den muss man schön gekühlt genießen. Und das ist so ein richtig schöner Sommerwein. Der ist ganz leicht mit 11,5%. Leicht und feinherb. Genau. Das ist gut. Also. Ja. Ist ein sehr schöner Sommerwein, den ich einfach so, das ist so ein Terrassenwein zum nur so trinken, der passt jetzt nicht wirklich zum aufwendigen Essen, sondern es ist halt irgendwie abends, es ist noch schön warm, man sitzt draußen auf der Terrasse und genießt dann so ein, zwei, drei oder auch fünf Gläser von diesem Wein. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und wir müssen auch wieder zum Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz. Ja, das müssen wir auch tun. Ja. Das ist ja hier auch so ein Must-Have in Berlin. Mhm. Und da gibt es zwar jetzt keine Weine aus der Pfalz, was ich als großen Nachteil ansehe. Ja. Aber es gibt auch immer schöne Weine und man sitzt da einfach schön. Das ist einfach nett, wenn der Sommer warm ist, dann kann man es da aushalten. Ja, das stimmt. Unter den Bäumen aber nur. Wenn man so einen Platz an der direkt in der Sonne hat, dann wird es ein bisschen unerträglich. Unerträglich, ja. Ja, da sind wir erstaunlich früh durch. Oder hast du noch irgendwas im Petto, was wir jetzt hier noch trinken können? Also ich hätte noch Trinkkapazität. Ja, die können wir ja gleich, wenn die Sendung durch ist, können wir uns ja nochmal ein so zwei, drei Schlückchen von diesen verschiedenen das können wir machen. Sachen hier verlustieren, ist ja nicht das Thema. Ja. Bevor wir dann zum Abendessen übergehen. Ja, aber es sind wirklich auch tolle Weine, muss man wirklich sagen. Ich bin ganz begeistert eigentlich. Also angefangen bei diesem Weißburgunder? Weißburgunder, also das ist schon auch ein außergewöhnlicher Weißburgunder, weil er eigentlich alle meine Vorurteile über Weißburgunder durchbricht. Ja, durchaus. Klar, durch diesen Teil aus Breuen-Barrique und so, da kommt eben das, dass der doch sehr viel Geschmack hat. Dann Chemische Reiterfahrt trocken, gut, den habe ich auch gekauft, von daher ist es naheliegend, aber ich finde eben, das ist auch sehr harmonischer Wein. Das ist einfach toll. Und Schädler, ja, ist ja nun inzwischen bei mir auch bekannt, dass das ein guter Wein ist. Mhm. Also sicherlich ist es noch nicht der Premium-Wein. Also es wird, glaube ich, noch etwas dauern, bis der in die Weinpakete aufgenommen wird. Aber es ist ein wirklich sehr guter Wein. Also muss man schon sagen. Also es ist gut trinkbar, erfrischend, also alles, was man haben will. Man merkt, glaube ich, auch beim Schädler, jetzt schon einige Jahre bei ihm zum Weingut, man merkt so die zunehmende Qualität und auch, dass er sein Handwerk immer feiner ausgestaltet. Das ist ja nicht so, dass er jetzt von das schlecht gemacht hat, aber man merkt halt, auch bei ihm passiert da eine Entwicklung, die sich sehr, sehr stark auf die Qualität widerspiegelt. Und das ist halt, ich meine, Wein ist halt letztlich ein Gesamtkunstwerk. Das fängt halt an bei der Art und Weise, wie man sich um den Weinberg kümmert, bis eben auch zur Verkostung und zum Etikett auf der Flasche und so. Und da sind ja auch alle unsere, die wir heute getrunken haben, top. Und da stimmt irgendwie, ist rundum. Und das finde ich ist auch sehr viel wert. Also das muss man einfach mal so sagen. Und bis hin auch zum Internetauftritt, also kann man ja auch sagen, sind das alles eigentlich Positivbeispiele. Ja, das ist auch heutzutage so, dass man, glaube ich, auch auf solche Sachen auch achtet. Ne? Es ist, wenn du halt irgendwie einen Wein hast, den du irgendwie gut findest und sagst, ach Mensch, was war das, wo habe ich den her? Und guckst dann und fragst dann die Suchmaschine deines geringsten Missvertrauens nach dem Weingut und dann kommst du auf so eine altbackene Homepage, wo keine Informationen draufstehen und irgendwie alles. Ja, wo irgendwie noch Flash drauf ist und dann blinkt hier und da und dann sagt mein U-Matrix, nee. Genau. Da werden irgendwelche obskuren Fremdinhalte eingeladen und dann, nee, dann habe ich immer die Nase voll schon. Und das ist halt hier nicht der Fall. Wir müssen auch sagen, sie sind alle auch, ja, wie gesagt, stellt sich alles sehr, sehr gut dar. Ja. Ja. Also du hast, glaube ich, wirklich vom Weingut Messner die falsche Seite da. Diese Jimdo-Seite, das ist irgendwie eine andere. Guck mal drauf, das ist wirklich so. Das ist aber eben nicht die... Doch, das ist das richtige Etikett. Ja, ja, ich sag's ja. Das ist sehr interessant. Ja, weil es eben noch die andere gibt. Die WG, genau, das hat mich auch gewundert. WGHM. Ja. Ja, es gibt eine Übereinstimmung. Beide haben es noch nicht so richtig mit der Silbentrennung. Die Silbentrennung, die es nun auch schon seit Tausenden von Jahren gibt, wurde hier noch nicht entdeckt. Das ist in der Tat seltsam. Ja, das ist wirklich, wirklich, also da. Das ist wirklich ganz seltsam. Ja, das ist der, aber das ist der gleiche. Ah ja, hier ist aber auch das Weinhaus, siehst du? Und hier kommen gleich schon wieder, Sachen ein. Ja, Google Dings, Capture und hast du nicht gesehen, hier spielt mein U-Matrix schon wieder verrückt und sagt, hier werden Inhalte eingeladen. Also ist bei der anderen Seite, bei der WGHM-Seite besser. Da steht ja auch Martin Messmer. Also entweder gibt es da Familienmitglieder, die unterschiedliche Kompetenzen haben. Ja. So. Interessant. Finde ich auch. Ja. Erste Lage, da ist es ja. War doch erste Lage, ne? Guck mal, das große Lage. Große Lage. Große Lage. Mhm. Ah. Große Lage ist natürlich noch besser als erste Lage. So muss es auch sein. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben es dann für heute, gell? Ja. Also eigentlich. Die Weinreise war ja heute zu früh. War wieder sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Oh, lecker. Ja. Ich schenke mir nochmal Riesling danach. Ja gut, dann nehme ich auch nochmal einen Schluck Riesling. Und der ist einfach gut. Aber ich werde gleich mal noch einen Schluck auch von dem Weißburgunder nehmen, um zu gucken, ob der wirklich erschlagen wird von dem Riesling. Weil von der, das stimmt ja, von der Reihenfolge her ist es eigentlich, dass der Riesling den Burgunder eigentlich geschmacklich erdrücken würde. Also ich glaube, von der Reihenfolge haben wir es genau richtig gemacht. Ja. Und zwar sogar unter den beiden Riesling. Riesling R, wo wir immer noch nicht wissen, für was das R steht. Der ist, das müssen wir noch rausfinden. Das müssen wir noch rausfinden. Das können wir dann nachliefern. Also der Riesling R ist, glaube ich, wirklich derjenige, der am intensivsten vom Geschmack ist. Der hat wahrscheinlich auch mehr Zucker durch die 7 Gramm Zucker, was ja nicht viel ist, aber ich habe das Gefühl, der Kimmich hat weniger. Ja, können wir leider nicht nachgucken. Wenn ich nachgucken, ja, das ist wirklich schade. Ja, da muss noch einiges geschehen. Also hier unser Aufruf an die Winzer. An die Winzer, nehmt das doch mal ernst mit dem Ben Zahlen, Daten, Fakten. Mit den, ja. Genau. Auch für eure Weine, die ihr nicht mehr ausliefert. Also. Naja, nein, das ist doch einfach mal. Und also ich finde wirklich hier, Messmer mit dem QR-Code hinten drauf, das ist genau das, was ich haben will. Da kann ich auch im Geschäft mal schnell gucken. Das ist doch genau das, was, also fördert auch den Weinverkauf. Ja. Also so will man es doch eigentlich haben. Und dann eben auch nicht PDF, sondern schön HTML, dass es auch durchsuchbar ist und so. Und eben auch barrierefrei. Ja. Ich meine, man muss ja alle Leute mitnehmen. Also, ja. Also finde ich irgendwie, und das hat wirklich, das hat Messmer jetzt vorbildlich gemacht. Mhm. Ja, und ich bin zufrieden. Also wir haben jetzt ja nur einen aus dem Weinpaket, aber ich bin jetzt auch schon, hat sich schon gelohnt. War schon eine gute Investition. Mhm. Und das ist ja immer die Sache. Ich habe jetzt diese Weinpakete ja alle als Abo. Das heißt also, ich muss erst wieder kündigen und da muss natürlich jetzt einiges kommen, bevor ich kündige. Das Phonodrom wird also laufend mit Wein ausgestattet. Das heißt, wir werden nicht gesponsert, sondern wir zahlen für unseren Wein, für unser Vergnügen. Für unser Genuss. Ja. Das ist uns auch wichtig. Das ist uns wichtig, ja. Sonst könnten wir, glaube ich, gar nicht so offen sprechen, wie wir heute sprechen. Ja, sicher. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Leute, die uns live zugehört haben, die uns später als Podcast hören werden, die mit uns in Kontakt getreten sind, via Twitter, E-Mail, IRC oder wie auch immer. Ja, auch für die technischen Hinweise. Es gab ja Leute, die uns darauf hingewiesen haben, dass irgendwo was nicht funktioniert hat. Genau, haben wir behoben. Genau, also auch wenn der Eindruck vielleicht manchmal entsteht, dass wir Mails nicht beantworten, wir versuchen eigentlich immer alles zu beantworten und auf jeden Fall auf alles zu reagieren. Genau. Mir hat jemand, der Zuhörer vom Genusscast, was auf der Amazon Wishlist geklickt. Da auch mal vielen herzlichen Dank. Das war ein Flaschenöffner. Korkenzieher, den hätte ich mir, glaube ich, selbst nie gekauft. Ich finde ihn zwar wunderschön. Mitbringen. Ja, ist richtig. Für den Genusscast bekommen. Ist richtig edel. Also, mir schickt keiner was. Das war wirklich einer, wo ich mir dachte, also den würde ich gerne mal haben wollen, aber das Geld dafür ausgeben für einen Korkenzieher wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu teuer. Also, das war jetzt nicht keine Umsumme. Das Ding kostet, glaube ich, was weiß ich, 25 Euro oder so. Aber wo ich halt sagte, naja, der für 7 Euro, den ich habe, der tut es ja auch. Und ja, das stimmt. Ich würde mir auch keinen Korkenzieher leisten für 25 Euro. Aber da hat der nette Martin, nochmal hier nochmal vielen lieben Dank, mir das Ding jetzt praktisch geklickt. Und da war jetzt eine schöne Lederhülle dabei, wo du den reinstecken kannst. Da sieht schon, also ist schon toll. Ich freue mich da ganz toll drüber. Und den habe ich jetzt auf meinen Reisen immer mit dabei, weil der so toll aussieht. Da freue ich mich immer so. Ja, also ich habe ja schon mal auch was von meiner Wishlist bekommen, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Genussgast, aber gab es den Genussgast noch gar nicht, sondern zum Geburtstag. Auch was ich mir nie selber gekauft hätte, nämlich eine Pfeffermühle mit Mahlwerk. Und ich muss wirklich sagen, gut, dass ich die habe. Also die ist bei mir fast im täglichen Gebrauch. Also wenn ich zu Hause esse, dann kommt natürlich da immer Pfeffer drauf. Mhm. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer als meine alte Pfeffermühle mit dem Plastikmahlwerk. Also möchte man nicht zurück. Das ist wirklich, also da sieht man eben, dass es auch, dass Qualität sich auch auszahlt. Das ist wirklich, also man unterschätzt das. Man denkt, naja, Pfeffermühle, das geht schon irgendwie. Aber es ist halt schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich hatte auch letztens gerade jemanden, der mich gefragt hat wegen der Pfeffermühle und sich beschwerte, dass das die Peugeot-Pfeffermühlen so ein altbackenes Design haben. Nee, ich habe eine, also ich habe extra mir eine auf meine Wishlist gesetzt, die ein modernes Design hat. Okay. Und das ist die einzige mit modernem Design. Also es gibt eine mit modernem Design und das ist auch, finde ich, nach wie vor schön. Also ich freue mich auch am Aussehen. Ich habe ja die Klassiker sozusagen. Und habe ich gesagt, pass auf, ich habe sie alle durchprobiert. Der Punkt ist halt, du kaufst dir die einmal, die ist teurer als alle anderen, oder hast du Ruhe, weil das ist einfach. Ja, du hast wirklich Ruhe, ja. Das hält dann noch. Es hält wirklich und ist eigentlich das, was du haben möchtest. Ja. Und es gibt natürlich viele, die aussehen wie die Peugeot-Pfeffermühlen von OEMs. Das ist nicht das Gleiche. Man merkt es beim Mahlwerk. Ja, man merkt es beim Mahlen schon. Ja. Mit der Hand, das ist ganz, also fühlt sich ganz anders an. Ja. Also ich merke das jetzt gerade bei meiner Freundin, die hat auch so eine Lookalike Peugeot-Pfeffermühle. Die sieht optisch super aus, also genauso aus wie die Peugeot, aber wenn du halt dran drehst, dann merkst du halt, ist nicht so optimal. Am Anfang dachte ich, naja, vielleicht liegt es auch an dem Pfeffer, der halt nicht mehr der ganze optimal war, aber ist nicht der Fall gewesen. Ja. Geht also. Ja. Ich sehe gerade, der Malteco ist immer noch auf meiner Wishlist, den muss ich removen, weil ich mir den gekauft habe. Also noch eine Flasche. Brauche ich nicht. So. Ja, wir wollen nämlich demnächst was über Rum machen. Ja. Und nochmal über Tee. Genau. Also das sind die nächsten, die hier geplant sind. Sollen wir mal sehen, wie sich das zeitlich ausgeht. Also ich bin gerade im Rumkaufrausch. beim Tee kriegen wir vielleicht auch noch Unterstützung durch einen Teehändler, der mit uns sprechen will und den ich schon mal im Podcast hatte, also das ist jetzt kein Geheimnis. Immer schon erwähnt, also ich glaube, gefallen, der Name. Ich hoffe, dass das funktioniert, dann haben wir wirklich Expertise hier dabei und reden nicht immer so, als hätten wir keine Ahnung. Gut, wir sind ja auch Genießer. Das ist ja das Konzept unseres Podcasts, obwohl wir wirklich besser geworden sind. Wenn man das vergleicht mit unserem wirklich uninformierten Podcast über Whisky, wo ja dann auch Leute gesagt haben, das können wir uns nicht anhören, das ist zu schlecht. Ja. Das war auch der Fall. Also wir sind inzwischen deutlich besser geworden. Ja, also man merkt auch, da Vorbereitung ist alles, gell? Vorbereitung ist alles. Und auch gerade in Bereichen, wo wir halt auch etwas mehr Arbeit, Ahnung haben und auch etwas mehr Arbeit hineinstecken, Das ist einfach auch besser. Mhm. Ich freue mich auch auf das Thema, weil wie gesagt, Wein, das ist so ein Thema, das glaube ich, das geht uns relativ einfach von der Hand, weil wir da schon durch unsere Weinreisen auch große Erfahrungen einfach schon mitbringen. Von der Hand, ja, da wissen wir schon einiges. Bei Rum zum Beispiel, da müssen wir uns auch erstmal wieder in die Thematik einlesen. Genau. Einlesen das ist und dann auch aufwendig. Aber das ist ja auch schön, weil ich würde es ja sonst auch nicht machen, ne? Ganz ehrlich. Ja. Mhm. Sonst würde man sagen, naja, man hat nur das, wo man Ahnung hat. Mhm. Und so ist es ja auch mal ganz gut, mit dem im Standpunkt wieder als ja, belesener Laie sich den Sachen mal zu widmen. Genau, genau, ja, genau. Ja, schön. Gut. Dann vielen Dank. Genau, und wir freuen uns auf Kommentare, Feedback und so weiter und freuen uns natürlich, das nächste Mal euch wieder hier bei dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Ja, genau. Dankeschön. Ich schließe mich an. Tschüss. Bis bald. Tschüss.